WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Ja, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht heute und die ersten 7 Minuten ausschließlich hier bei 1 Live im Radio und um 7 nach 1 ungefähr kommt das Fernsehen dann dazu. Also wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer hat den schönen Namen Giuseppe. Und der Giuseppe ist 23. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hi. Weswegen rufst du mich an? Ich ruf dich an. Und zwar, ich habe schon mal vor 2 Tagen angerufen, bin halt in diese Community bei dir reingekommen und habe meinen Freund vermisst, den Dennis. Und der hat halt 2 Tage das Handy ausgehabt, hat sich nicht gemeldet. Normalerweise sind wir jeden Tag zusammen. Und jetzt haben die seine Schwester angerufen, heute Mittag auf der Arbeit, und haben mir erzählt, dass die Polizei ihn tot in seiner Wohnung aufgefunden hätte. Ach. Und ja, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und was ist denn passiert? Hat er sich das Leben selbst genommen? Nein, ich weiß auch nicht. Er wurde wohl abgestochen und er hat doch irgendwie mit Gras gedealt und. Abgestochen heißt, er ist ermordet worden? Tja. Das weiß man nicht genau, oder? Ich weiß nicht, er wurde abgestochen. Das hat die Polizei gesagt. Und das hat die Polizei so gesagt? Ja. Wie war denn dein Verhältnis zu diesem Mann? Er war halt ein sehr guter Freund von mir. Ich bin zusammen mit ihm aufgewachsen. Ja. Dein bester Freund? Ja, kann man so sagen. Hast du denn mit der Familie jetzt auch schon gesprochen? Du mit der Schwester. Kann sich die Schwester denn einen Reim darauf machen, was da passiert ist? Die wussten auch nicht, dass er Gras verkauft und ich weiß auch nicht. Ich kann mir da ehrlich gesagt auch keinen Reim drauf machen. Hat er denn dir irgendwann mal etwas erzählt oder eine Anmerkung gemacht, dass er vielleicht für irgendjemandem Angst hat? Nee, eigentlich nicht. Der ist eigentlich schon so ein taffer Junge. Das ist natürlich ein ungeheurer Schock, wenn ein guter Freund oder vielleicht sogar der beste Freund ermordet wird. Ja. Komisch. Gibt es denn noch andere nahe Freunde, mit denen du dich jetzt auch schon unterhalten hast? Ja, ich hab mit noch niemandem geredet. Bitte? Ich hab jetzt mit niemandem geredet. Mit niemandem, außer mit der Schwester? Ja. Aber die anderen im Freundeskreis wissen das ja jetzt wahrscheinlich auch, oder? Ach ja, ich denke, die Schwester hat noch einem anderen Kollegen Bescheid gesagt. Aber dann fände ich es durchaus okay, wenn du dich dann auch mal in Verbindung setzen würdest mit den anderen Leuten, die dir vielleicht auch nahestehen und dass ihr gemeinsam über euren gemeinsamen Freund redet. Ich bin sowieso momentan nur am Arbeiten. Und ich weiß momentan halt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, das verstehe ich, aber ein wenig hilfreich ist schon, darüber zu sprechen. Denn da ist ja nur etwas ganz Furchtbares passiert. Und wenn man nur alleine zu Hause sitzt und mit sich und seinen Gedanken allein ist, dann wird es noch schlimmer für einen. Wie war denn dein Verhältnis früher so zu seiner Familie? Eigentlich immer sehr gut. Ich habe mich immer sehr gut mit dir verstanden. Mhm. Auch mit den Eltern. Ja. Ja. Also ich finde, dass wenn du so ein enger Freund warst und du ein gutes Verhältnis zu den Eltern hattest, finde ich das durchaus okay, wenn du die Eltern besuchst, wenn du dorthin gehst. Ja, ich würde auf jeden Fall Tage vorbeigehen. Das zeigt den Eltern deine Anteilnahme und wahrscheinlich möchten sie auch sprechen und jeder will sprechen, weil das ist ja so bedrückend alles. Ich finde nur komisch. Ich habe schön angerufen. Ich bin doch ein bisschen geschockt heute Mittag. Ja, natürlich. Wusstest du, dass er mit Rauschgift zu tun hat? Ja, ich wusste das schon. Was hat er beruflich gemacht? Ja, arbeitslos war er. Ja. Zum Teil war er arbeitslos. Was hast du denn gedacht, als du ihn übers Handy gar nicht erreicht hast? Ich habe mir Sorgen gemacht. Deswegen habe ich auch schon die Schwester und so. Ich habe Freunde angerufen und ja, habe auch eigentlich jeden Bescheid gesagt. Mhm. Ja, und dann nach zwei Tagen hab ich mir gedacht, das kann nicht sein, weil ich normalerweise immer meldet und mindestens eine SMS schreibt. Mhm. Aber nichts, gar nichts. Ja. Ja, und Giuseppe, also nimm ruhig bald den Kontakt zu der Familie auf. Ich glaube, das ist gut. Das ist gut für dich und das ist gut für die Familie. Und wir werden dich jetzt nochmal anrufen, damit wir im Hintergrund noch ein bisschen mehr in Ruhe mit dir reden können. Ja? Alles klar. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Dankeschön. Komm ich dann ins Fernsehen? Bitte? Komm ich dann ins Fernsehen? Nee, das ist gleich ein Gespräch dann allein im Hintergrund mit dem Henning, meinem Mitarbeiter. Alles klar. Alles Gute, Giuseppe. Dankeschön. Tschüss. So, mein Lieben, wir haben 1:07 Uhr und ich sehe den Vorspann im WDR-Fernsehen. Das heißt, jetzt sind wir gleich alle gemeinsam versammelt und ich sehe, die Fernsehzuschauer sind da. Schön, dass ihr auch da seid. Wir sind ein bisschen verspätet heute im Fernsehen, bitten das zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben hier bei 1Live schon angefangen und jetzt sind wir alle zusammen und können dann auch weitermachen mit der freien Themennacht heute. Wer also gerne mit mir reden möchte, egal über welches Thema, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und ich bin verbunden jetzt mit Simone und Simone ist 36. Guten Morgen, Simone. Hallo. Hallo, Simone. Um was geht's bei dir, Simone? Ja, passt auch ein bisschen zum Thema gestern Körper. Mhm. Mein Körper ist anscheinend nicht in der Lage, Schwangerschaften zu halten. Schwangerschaften zu halten, das heißt, du hast schon mehrere Fehlgeburten gehabt? Ja. Wie viele? Also 3 in der Frühschwangerschaft, mhm, also 6. bis 13. Woche, mhm, und 2 halt in der Spätschwangerschaft. Also 5 Fehlgeburten schon. Spätschwangerschaft heißt? 6. Monat. Oh. Ja. Auch beim letzten Mal? Ja. 6. Monat ist ja nun schon wirklich sehr weit fortgeschritten. Wie war das? Erzähl mal vom letzten Mal. Das letzte Mal war am 2.4. diesen Jahres. Mhm. Und es war die Hölle. Mhm. Ist also, bis zu dem 6. Monat ist alles gut verlaufen? Also ich war ja in sehr guter ärztlicher Behandlung, weil das ja bekannt war mit den Fehlgeburten. Mhm. Und das war alles perfekt bis zum 25.3. glaube ich. Ja. Und dann hat mich der Frauenarzt ins Krankenhaus geschickt, weil mein Muttermund verkürzt war. Mhm. Und dann haben sie mir eine Cerclage gelegt, also die haben den Muttermund zugenäht. Mhm. Ja, dann war ich noch im Krankenhaus und dann bin ich wieder nach Hause gekommen. Und 2 Tage später war ich im Krankenhaus, weil die Nabelschnur ist vorgefallen. Mhm. Ich war also irgendwie rausgekommen und dann hat man mir abends mitgeteilt, dass ich am nächsten Tag halt ein Kind bekommen würde. Aber da warst du noch davon ausgegangen, dass das Kind lebt. Es lebt noch. Ja. Nur, es ging da auch um meine Gesundheit, ne? Mhm. Und dann bist du den nächsten Tag wieder ins Krankenhaus gegangen? Nee, ich durfte da bleiben. Ach so. Mhm. Mein Partner durfte kommen. Mhm. Der hat die Nacht mit mir im Krankenhaus verbracht. Ja. Und man hat mich dann morgens in OP gebracht. Und da sollte ein Kaiserschnitt gemacht werden? Nee, die mussten diesen Ring, den sie da genäht hatten, diesen Zerklage, die mussten sie lösen. Ja. Und es war klar, dass unsere Tochter dann kommt. Mhm. Ja, das war dann auch so. Und dann kam die Tochter? Ja. Aber die Tochter war verstorben? Nee, sie lebte noch. Ach so. Mhm. Ja, es ging alles drunter und drüber. Ich habe während der OP einen Herzstillstand bekommen. Mhm. Man hat dann meinen Freund geholt vom Zimmer. Den haben sie dann meine Tochter, unsere Tochter, in den Arm gelegt. Mhm. Und mich haben sie auf Intensivstation gebracht. Ja. Und sie ist dann in seinen Arm verstorben. Mein Gott, wie traurig, das tut mir das leid. Warum ist sie verstorben, weiß man das? Ja, sie war zu jung, zu klein. Mhm. Ich kenne mich nicht so aus, aber man hört ja oft, dass Kinder sehr früh zur Welt kommen und man sie dann doch wieder aufpäppelt. Und ja. Rein theoretisch wäre das auch möglich gewesen. Ja, das ist halt die Frage, die wir uns stellen, ne? Weil sie halt 20 Minuten gebraucht hat, um zu gehen. Mhm. Ob man da hätte noch was machen können. Ich frage jetzt mal ganz laienhaft, ist es dann überhaupt richtig, so ein kleines Würmchen, so eine Frühgeburt, in die Arme eines... Also in die Arme zu legen von jemandem, muss das Kind nicht sofort versorgt werden? Ja, man hatte vorher mit uns gesprochen und hat gesagt, dass es eigentlich keine Chance hat. Ach so, man hat es quasi schon aufgegeben. Ja. Und hat dann quasi abgewartet, dass das Kind stirbt? Richtig, genau. 20 Das heißt, hier gehen Gedanken durch den Kopf, wenn man das Kind sofort in einen Brutkasten oder ich weiß nicht, was man da machen kann. Ja. Dann hätte es vielleicht doch eine Chance gehabt. Natürlich, da denke ich jeden Tag dran. Das verstehe ich. Man sieht ja auch in Nachrichten öfter mal sowas, aber andererseits frage ich mich auch, für welchen Preis, ne? Du meinst, wie meinst du das, zu welchem Preis? Also extrem Frühchen haben es ja, glaube ich, auch nicht immer leicht im Leben. Dann hat dein Partner 20 Minuten mit der Kleinen auf dem Arm in dem OP-Saal gesessen. Nee, im Kreissaal. Im Kreissaal, ja. Gut. Ja. Der wusste zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, was mit mir war. Ja, wie ging es, erzähl mal, wie du warst im Herzstillstand, hochdramatisch, kommst auf die Intensivstation, wie ging es mit dir weiter? Naja, ich bin dann irgendwann wach geworden. Überall Geräte und Atemschläuche. Ja, was man da ist, dann mit den Patienten macht. Und ich bin allerdings in ein anderes Krankenhaus gekommen, weil in der Frauenklinik eine Intensivstation war. Mhm. Ach so. Und ich wollte natürlich sofort zu meinem Kind, ich wollte sofort wissen, was los ist. Mhm. Und, hat man es dir gleich gesagt? Ich habe damit gerechnet, dass sie tot ist und hat es mir auch gesagt. Mhm. Aber ich wollte sie natürlich gerne auch sehen. Mhm. Und das ging dann nicht, weil du in einem anderen Krankenhaus warst? Ja, das ging nicht sofort. Also ich muss allerdings sagen, dass die Ärztin, die mich auch operiert hatte, die mich auch sehr gut betreut hat, mir angeboten hat, das Kind zu holen. Mhm. Und da habe ich gesagt, nein, nicht hier. Also nicht in dieser Situation. Mhm. Dann musste ich halt noch eine Nacht da bleiben. Mhm. Nein, ich war über Nacht da, morgens war das und mittags war ich im anderen Krankenhaus. So war das. Ach, dann bist du wieder aus dieser Intensivstation zurückverlegt worden in die gynäkologische. Richtig, genau. Und dann hat die... Dann hast du dein Kind gesehen. Dann, das muss ich sagen, das war ganz toll. Dann hat die Schwester uns halt unsere Tochter nochmal gebracht und wir konnten Abschied. Was ist das für ein Gefühl, dann auch noch nach so einem Drama, du bist selbst fast gestorben, dann bringt man dir dein totes kleines Kind. Was ist das für ein Gefühl, dieses Kind dann zu sehen und in die Hand zu nehmen? Das kann ich gar nicht beschreiben, glaube ich. Sie war so wunderhübsch. Hast du sie gesehen, hast geweint? Ja. Sie sah friedlich aus. Ja, sehr. Was ich tröstlich finde, dass sie friedlich ausgesehen hat. Ja, sehr. Also wirklich. Und ich weiß, also wir hatten das ja am 9.8.2011, das ist ja mit unserem Sohn ähnlich passiert. Aber diesmal war das halt anders. Also beim ersten Mal ist also Joshua in meinen Armen gestorben und diesmal in den Armen meines Mannes, also Freundes. Hatte der Kleine auch so einen friedlichen Gesichtsausdruck? Ja. Ich weiß auch, dass die beiden jetzt zusammen sind. Hört sich doof an, aber... Ich finde das mit dem Gesichtsausdruck wirklich immer sehr tröstlich, weil es vermittelt einem so den Eindruck, dass die Person, um die es geht, diesmal geht es um ein kleines Kind, vielleicht auch gehen wollte. Vielleicht einen Frieden damit hatte, dass es gegangen ist. Ja, das ist das, was mich hält, dass ich einfach denke. Neben all den anderen Fragen, und die man sich halt automatisch stellt, weil ja körperlich alles in Ordnung ist, eigentlich immer. Ja, was ist dann, nachdem ihr dann und nachdem du Abschied genommen hast, was ist dann mit dem Kind geschehen? Ja, sie wurde beigesetzt bei unserem Sohn. Also es gab ein Begräbnis, es ist ja Gott sei Dank jetzt neu. Sie hatte unter 500 Gramm, sie hatte 490 Gramm. Das heißt, du standst zum zweiten Mal am Grab eines Kindes. Ja, in demselben. Da hat die Stadt Gott sei Dank eine Ausnahme gemacht. Ja. Aber man begräbt einen Traum. Bitte? Man begräbt einen Traum. Jetzt hast du 4 Fehlgeburten gehabt. Die ersten beiden, das waren Frühschwangerschaften. Ja. Da kam es zu keiner Beisetzung? Nee, doch schon. Das ist so eine, ich sag mal, Massenbestattung, ja. Ja, genau, ja. Und jetzt gibt es dann... Was schön ist, wenn man einen Ort hat, aber das ist halt anders. Ne? Du bist 36 Jahre alt. Ja. Denkst du, jetzt ist es alles noch sehr frisch und sehr erschütternd, denkst du über die Möglichkeit nach, es noch einmal zu versuchen? Gute Frage. Im Moment ist es für mich natürlich nicht vorstellbar, aber das war es nach Joshua auch nicht. Nee. Da kann ich kein Ja oder kein Nein drauf. Ich verstehe, das ist noch zu frisch. Das ist einfach. Ja. Aber alle drei Todesfälle sind individuell. Kann man sagen, das ist wirklich fünfmal einfach ein Zufall und ein Unglück war, dass es keine Indikation gibt, die auf dich zurückzuführen ist. Nee, also wir waren bei Spezialisten, wir waren beim Gynäkologen, wir waren von Pontius zu Pilatus eigentlich. Also Unglücksfälle. Ja. Geht einem da schon mal irgendwie so der Gedanke durch den Kopf, wenn man so an Schicksal oder wenn man an eine höhere Macht vielleicht auch denkt, nach dem Motto, es soll vielleicht nicht sein, dass ich ein Kind bekomme? Ja. Und das finde ich so ungerecht. Man wird so, ich werde immer innerlich so wütend, Denn wenn ich all diese Geschichten höre oder lese oder auch beruflich ab und zu mitbekomme. Das ist ein Grusel. Das ist also für mich ganz schlimm. Ja. Und ich bin jetzt auch gerade wieder in so einer Phase, wo ich also wirklich tagsüber kaum auf dem Haus gehe. Es ist tolles Wetter, die Mütter gehen mit ihren Kindern spazieren. Ich sehe Familien. Welche Auswirkungen haben diese Unglücksfälle auf deine Beziehung zu deinem Partner? Also, da bin ich wirklich stolz drauf. Also, dass wir halten immer noch zusammen. Mhm. Wir können, ich persönlich kann im Moment nicht viel darüber reden. Mhm. Mhm. Und, aber ihr Alter, es ist ein Gefühl des Zusammenhaltens da und der. Ja, der doch. Wir können auch gemeinsam schweigen und wir wissen, was passiert ist. Liebe Simone, ich möchte dir sehr gerne jetzt noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Ja. Sehr gerne. Ich glaube, dass wir noch ein paar Ideen haben, die wir dir an die Hand geben können. Ja, das wäre super. Ich möchte dir von meiner Seite nochmal sagen, wie leid mir das tut. Ja, wie traurig ich das finde. Und wünsche dir. Ja, es passiert zu vielen Frauen. Es wird halt nicht drüber gesprochen. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich wünsche dir und deinem Partner viel Kraft und alles Gute. Dankeschön, Domian. Und jetzt bitte. Und du machst eine ganz, ganz, ganz tolle Arbeit. Ich höre dich schon seit Jahren. Wir haben vor Jahren schon mal telefoniert übrigens. Mhm. Sehr nett. Vielen Dank, Simone. Alles gut. Ich bitte dich aufzulegen. Wir melden uns gleich. Tschüss. Alles klar, danke. Tschüss. Ciao. Und es geht weiter mit Harry. Harry ist 76. Guten Morgen, Harry. Guten Morgen, Domian. Hallo, Harry. Um was geht's? Ich bin praktischer Arzt gewesen, 33 Jahre, und aus Altersgründen muss mir vor einigen Jahren aufhören, aber ich kann noch Privatrezepte ausstellen und darf ja noch medizinisch tätig sein. Ich werde von einem Freund aus Portugal, blühend aussehend, geistig jung wie ein 40-Jähriger, gebeten, ihm ein geeignetes Medikament Rezept zu schicken, damit er Suizid begehen kann. Ich kann ihn insofern verstehen, er hat ein großes, schnell wachsendes, bösartiges Blasenkarzinom in Köln operieren lassen. Der Chefarzt hat ihm gleich gesagt, auch nach Resektion dieses Blasentumors wird wie ein neues Gewächs wachsen. Mhm. Er wohnt in Portugal, hat sich da urologisch nochmal untersuchen lassen und ist wieder ein ziemlich großer Blasentumor gewachsen. Er uriniert Blut, Metastasen sind wohl auch schon im CT vorhanden. Ja. Er hat noch keine Schmerzen, will aber, was ich persönlich verstehe, bevor das Elend losgeht, Suizid begehen. Mhm. Und ich soll ihm durch dieses geeignete Medikament, ich will das aus juristischen Gründen nicht nennen, soll ich ihm per Rezept schicken. Und ich habe mich, so gut es geht, erkundigt, dass das juristisch natürlich sehr zweischneidig ist, wenngleich ich ihn persönlich verstehe. Ne? Ja, es ist zweischneidig, aber soweit ich informiert bin, kannst du ihm schon das Rezept ausstellen oder das Medikament geben. Du bist ja nicht dabei, wenn er es einnimmt oder wenn er sich das selbst verabreicht. Ja. Aber es stellt sich ja vielleicht erstmal auch die moralisch-ethische Frage. Will man das? Kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Eigentlich nicht. Ich bin natürlich als praktischer Arzt, der also Hausbesuche und Sterbebegleitung natürlich auch machen musste, da waren natürlich Fälle, da war es also so schlimm am Ende, dass ich zwar keine aktive Sterbehilfe direkt geleistet habe, aber doch Schmerzmittel in sehr hohen Dosen appliziert habe, damit der Mann auf keinen Fall irgendwelche Qualen hatte. Ja, wie das so oft gnädige Ärzte machen. Ja. Ich das war natürlich immer zwieschneidig, aber wenn man das dann bei täglichen Hausbesuchen oder Nachtbesuchen sieht, dann hat man, dann ist man allein der Verantwortliche und dann sieht die Sache sich etwas anders aus. Mhm. Ein anderer Fall ist also neulich ein 88-jähriger Patient, ehemaliger Patient von mir, vor der Klinik gestürzt. Ich habe das Computertomogramm gebildet gesehen, da war mehr Blut im Hirn als noch Hirnmasse. Mhm. Und er hatte einen Herzschrittmacher mit Kardioversion. Und der sprang also in seinem Koma immer wieder an und schüttelte sich. Und man hatte von außen den Eindruck, dass er das wieder das Elend losgeht. Mhm. In dem Fall er lag in der Klinik, ich habe mit den behandelten Chefärzten gesprochen, die haben sich geweigert, Kardiovision bzw. Schrittmacher abzustellen, was mir unverständlich war. Mhm. In einer solchen Situation zu Hause hätte ich natürlich alles versucht. Ja. Nun ist das ein anderer Fall als der Fall deines Freundes in Portugal. Ich will damit nur sagen, wie verschieden auch heute noch in westdeutschen Kliniken, ja, das natürlich. War hier der Klinik in NRW, wie verschieden die, und der Kardiologe, der ihn eingesetzt hat, auch in NRW, hat gesagt, ich würde sofort abstellen, während die andere Klinik hier in NRW sagt, nein, wir machen das nicht. Gab es denn keine Angehörigen, die darauf hätten verstanden können? Ja, doch, die waren da, die haben auch alle darum gebeten, und ich habe mich als ehemaliger behandelnder Arzt ausgegeben, war da, sie haben es abgelehnt. Und der Mann hatte keine Patientenverfügung? Ja, doch. Aber da stand das nicht mit dem Herzschrittmacher drin. Ah, sie haben gesagt, sie hätten das machen können, wenn ausdrücklich auch das Wort Kardioversion bzw. Schrittmacher da drin gestanden hätte. Also da gebe ich dir völlig recht, dass das sehr unterschiedlich nach wie vor gehandhabt wird. Aber lass uns auf den konkreten Fall zurückkommen. Ja. Du hast jetzt diesen Wunsch, dieser Wunsch hat dein Freund, dein Bekannter dir angetragen. Er hat mir den telefonisch mitgeteilt, zweimal. Wie lange liegt das zurück jetzt, dieser? Zwei Tage. Ach so. Und er hat auch mit meiner Frau gesprochen, also, dass also sehr viele Leute davon wissen. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Und er hört sich an wie eh und je. Nicht? Mhm. Aber ich kann ihn verstehen, er will das machen, eh das große Leiden. Mhm. Aber ja, ich hätte, wenn er mir gegenüber sitzt, würde ich es auch nicht verantworten können, in diesem Zustand ihm zu geben. Das heißt, wenn er dir gegenüber säße, du würdest es ihm nicht geben, das heißt, dann schickst du auch kein Rezept nach Porto? Noch nicht. Wenn ich sehen würde, dass er er sich quält, dass er Metastasen hat, dass es ihm schlecht geht, dann würde ich es vielleicht geben, aber so ohne ihn gesehen zu haben, das war ein Foto rüber gemailt, habe ich große Bedenken. Und inzwischen, ich habe mich so ein bisschen erkundigt, dass es juristisch auch nicht möglich ist, vor allen Dingen diesen vorzeitigen Suizid zu begehen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du die Sendung verfolgst, dann wirst du wissen, dass ich ein Befürworter des assistierten Suizids bin. Ja, ich verfolge sie selbstverständlich. Ich halte sie für ausgezeichnet, die Sendung. Ne? Bitte? Ich halte die Sendung für ausgezeichnet. Dankeschön. Aber in diesem Fall ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Wenn du derartige Bedenken hast, dann darf man das nicht machen. Dann kann man das auch nicht machen. Mhm. Finde ich. Ganz klar. Das ist keine Diskussion. Ja. Ich meine, er hätte ja auch die Möglichkeit, sich an eine Sterbehilfeorganisation zum Beispiel in der Schweiz zu wenden. Ja. Da muss er natürlich auch viele Kriterien erfüllen und er muss vor allen Dingen auch in die Schweiz reisen. Ja. Aber dann läuft das in einer abgesicherten Struktur. Ja, ja. So einfach ein Rezept zu schicken zu einem Patienten, den du gar nicht mal richtig beurteilen und sehen kannst. Ja. Du glaubst ihm das zwar, du weißt auch, wie die Situation ist. Ja. Quasi vorauseilend ihm das schon zu geben. Ja. Finde ich auch schwierig, muss ich sagen. Ja. Und wenn du das nur so für dich siehst, dann mach es nicht. Ja, gut, bin ich dir sehr dankbar. Aber ich wollte, weil ich deine Meinung kenne und diese hervorragende Stellungnahme, ganz klare Stellungnahme zu allen Problemen kennen, wird vielleicht ein bisschen außergewöhnlich für dich sein, dass dein Arzt anruft, aber ich halte das für diesen Disput zwischen intelligenten Menschen, wie du einer bist, und Ärzten für vollkommen legitim. Mhm. Ich finde ja auch, dass wenn ich das immer so sage, dass ich für den assistierten Suizid bin, natürlich auf der Basis strengster gesetzlicher Regelungen und auf der Basis vieler Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Ja. Sonst öffnen wir dem Missbrauch Tor und Tür, und das darf nicht passieren. Ja. Insofern bin ich da auch dann streng und sage nein, dann nur auf dieser Basis. Und das wäre mir dann auch zu wackelig, was du mir gerade erzählt hast. Ja, ja, so ist die Situation. Mhm, ja. Ja, Domian, ich danke dir für die klaren Worte. Du kannst verstehen, auch als Mediziner ist man da in Konfliktsituationen und ein urteilsfähiger Mensch wie du mich in diesem Zweifel da unterstützt, dann bin ich dir sehr dankbar. Wahrscheinlich nicht nur als Mediziner, sondern eben auch als Mensch. Als Mensch und Mediziner bist du. Natürlich. Ja, ich verstehe. Harry, dann hoffe ich, dass dir meine Meinung ein bisschen vielleicht geholfen hat. Hat mir sehr geholfen, Domian. Das freut mich. Dann wünsche ich bedanke ich mich ganz bei deinem Team und bei dir. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Alles klar. Tschüss. Dumme. Hier ist Sonja. Sonja ist 39. Guten Morgen, Sonja. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sonja. Um was geht es bei dir? Domian, wir hatten gestern das Thema Ich und mein Körper. Ja. Ich weiß nicht, weißt du, was ein Fieder ist? Ein was? Ein Fieder. Fieder? Ja. Ein Fieder, nein. Ich war vor anderthalb Jahren noch 48 Kilo. Ja. Hab dann meinen jetzigen Freund kennengelernt und wiege jetzt mittlerweile 124 Kilo. 124 Kilo? Ja. Innerhalb von? Von anderthalb Jahren. Und er liebt das. Er füttert mich, ich sag mal. Ich verstehe. Ich habe von so etwas schon mal gehört. Das heißt, dein Freund mästet dich quasi. Er mästet mich, genau. Und der will dich ganz dick und fett haben. Ja. Weil ihn das sexuell erregt. Ja. Und ich bin im Moment so weit, dass ich sage, ich möchte nicht weitermachen. Ich erbreche mich oft. Ja, aber das ist ja keine Lösung. Hast du denn, lass uns noch mal ein bisschen zurückschrauben, die Zeit, als er zum ersten Mal diesen Wunsch, hat er dir den so richtig klar geäußert, dir gegenüber? Nein. Wie hat er das denn angestellt, dass du dann immer mehr und immer mehr isst? Er hat unheimlich gut gekocht, er hat mich verwöhnt. Am Anfang habe ich das noch toll gefunden. Mhm. Ich habe gedacht, ach, das ist ein Mann, der verwöhnt dich mal und das kann dich nicht bis dahin. Hat er heimlich in das Essen noch besonders viel Sahne und Kalorien? Ja, es waren immer schwere Sachen, die er gekocht hat. Er kann auch wirklich gut kochen, nur mittlerweile, ich kann nicht mehr rausgehen, ich habe Schmerzen, ich schäme mich. Ich habe mit meiner Familie gebrochen, also meine Geschwister, die sehen mich nicht mehr. Ja. Noch eine Frage zur Vergangenheit. Wann bist du ihm oder wie bist du ihm auf die Schliche gekommen? Dass er dich mästet. Das war eigentlich ein ganz blöder Zufall. Ich hatte eine Magen-Darm-Grippe gehabt und konnte nicht essen. Ich hatte keinen Hunger und mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Und er hat mir wirklich alles ans Bett gebracht, was wirklich nicht für eine Magen-Darm-Grippe günstig wäre. Der Arzt hat gesagt, Karenz und nur Haferschleim und... Er hat mir da dann Kuchen, Sahne, alle möglichen Sachen gebracht. Und da klingelt er so ein bisschen bei dir? Ja, da bin ich irgendwie, da habe ich gesagt, warum machst du das? Du weißt doch, mir geht es nicht gut und ich darf es nicht essen. Und hat er so gesagt. Hat er da klaren Wein eingeschenkt? Nein, da immer noch nicht. Das hat er erst vor ein paar Wochen gemacht. Ach. Aber weißt du, Sonja, ich versetze mich gerade in deine Situation so am Anfang auch der Beziehung. Ich könnte noch so einen tollen Partner haben, der so toll kocht wie ein Weltmeister. Ich würde nicht mehr essen, als ich will. Domian, du kannst nicht, das kannst, man kann das glaube ich auch nicht verstehen, weil am Anfang habe ich gedacht, ich hatte 48 Kilo, wie gesagt, ich bin nur 1,60 Meter. Ich habe mich immer wohl gefühlt, ich war immer sportlich und dann hat er auch gesagt oft, du bist so dünn und... Ach so, so ein bisschen hat er schon gesagt. Ja, ja. Und du wolltest ihm vielleicht auch ein bisschen gefallen und hast gedacht, naja, ein bisschen natürlich. Kann ja doch... Ah, ich verstehe. Ja. Und dann hat er gesagt, ich mag das, wenn du ein bisschen was mehr Kurven hast. Ah, und ja, ja. Das war auch, er hat das immer so lieb alles verpackt. Mhm. Ja. So, jetzt hat er dir aber vor ein paar Wochen reinen Wein eingeschenkt und hat gesagt, ich habe das bewusst gemacht, ich will dich dick und fett haben, weil ich das geil finde. Ja. So vulgär und plump muss man es ausdrücken. Ja, so muss man es ausdrücken. Und was hast du denn da gesagt? Domian, ich habe da erstmal, das sind mir erstmal alle Gesichtszüge entgleist. Mhm. Da habe ich erstmal so begriffen, was überhaupt passiert ist in den letzten anderthalb Jahren. Mhm. Und erst habe ich gedacht, den schmeißt du raus. Mhm. Geht nicht mehr. Mhm. Also so einen Menschen kann ich nicht ertragen. Ja. Ja. Ja. so, dass das hat mir mein Kopf gesagt. Ja. Mein Herz hat mir gesagt, ich liebe den. Der nimmt mich so, wie ich jetzt bin. Aber der nahm dich nicht so, wie du vorher warst. Nein. Und wie du dich eigentlich wohlgefühlt hast. Nein. Das ist ja entscheidend. Nicht, wie er dich jetzt nimmt, sondern dass er dich vorher nicht genommen hat. Hast du mit ihm gestritten? Gab es eine Auseinandersetzung? Ich habe ihn rausgeschmissen. Ich habe ihn rausgeschmissen. Aber mittlerweile hast du ihn wieder reingeholt. Ja. Ihr wohnt auch zusammen? Nein. Wir haben zwei getrennte Wohnungen, aber er ist die meiste Zeit bei mir halt. Ne? Mhm. Hat er sich denn jetzt irgendwie doch mal geäußert? Hat er sich vielleicht entschuldigt? Oder Nein. Hat er das Thema nochmal angesprochen? Ja. Inwiefern? Ich habe ihm gesagt, ich möchte zum Arzt gehen. Ich möchte mein Gewicht wieder zurück. Ich möchte mich wieder gesund ernähren. Mhm. Und da hat er mir gesagt, okay, das kannst du machen, aber dann bin ich weg. Ach. Das hat er gesagt? Ja. Und im Moment habe ich so eine Angst vom Alleinesein auch, weil ich habe niemanden. Nee, Sonja, weißt du, wovor du Angst haben solltest? Dass du schwer krank wirst. Ja, das bin ich ja schon, Domian. Ja, oder dass du noch schwerer krank wirst. Ja. Was hast du jetzt an Erkrankungen? Ich habe einen Zucker gekriegt. Ja. Der Diabetes. Ich habe ständig Rückenschmerzen. Ich habe dicke Beine, Knie tun mir weh. Hör mal, was ist das für ein erbärmlicher Kerl, der in Kauf nimmt, dass seine Frau, die er vorgibt zu lieben, dass sie so krank wird, nur weil er seine Geilheit an dir abreagieren will, wenn du etwas mehr Funde hast. Was ist das für ein Kerl? Schmeiß den hochkant raus. Schmeiß ihn hochkant raus. Geh zum Arzt und lass dich kurieren. Ja, Domian, das ist nicht so einfach. Ich weiß, du hast recht. Ich weiß schon, du hast recht mit dem, was du sagst. Aber da ist ja auch noch ein Gefühl. Hör mal. Mach dir das mal deutlich. Zerstöre mal dieses Gefühl, was du für den noch hast. Der will dich zerstören. Ich sag's nochmal, der nimmt in Kauf, dass du richtig schwer krank wirst. Nur wegen seiner Geilheit. Ich sag's nochmal. Der ist es nicht wert, dass du den liebst. Der ist es nicht wert. Wenn der dir sagt, wenn du das machst, ich gehe zum Arzt und will mein Gesicht wieder haben, wie du es gerade formuliert hast, dann bin ich weg. Kriege ich so einen Hals, wenn ich das höre. Ja, Domian, ich bin auch nicht glücklich mit der Situation, wie sie jetzt ist. Und trotzdem, das sind anderthalb Jahre, weißt du. Und er hat mir ja rund vielen Sachen, hat er mir geholfen. Aber, aber wie gesagt, mittlerweile sehe ich weiß, was er möchte und was er auch vorhat, das weiß ich alles. Ich kann dir das genau alles, das sehe ich alles vor meinen Augen. Der will dich noch dicker haben. Ja. Und wenn ich nicht esse, er schimpft mit mir, er ist böse und er ist erst dann zufrieden, wenn ich meine Kalorien drin habe, sage ich mal. Ja. Deshalb sage ich ja, ich gehe oft brechen, weil ich drin haben möchte, nur... Aber was für eine Dramatik, dass du heimlich brechen gehst. Ja. Nur, damit er es nicht merkt und dass du bei ihm bleiben kannst und der nimmt den Kauf, dass du, wenn du so weitermachst, vielleicht in ein paar Jahren tot bist. Ja, weil... Ja. Sonja. Domian, ich weiß, ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Geschwistern, weil, wenn die mich jetzt sehen würden oder... Meine Freunde von früher, ich glaube, ich habe auch Angst, dass die mich erkennen, jetzt, wenn ich jetzt mit dir rede. Finde ich gar nicht schlimm. Die werden alle, wenn das gute Kontakte früher waren, die werden die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und du wirst ihnen leid tun und die werden dir helfen wollen. Nimm Kontakt zu deiner Familie wieder auf. Geh offensiv raus. Domian, ich schäme mich so. Ja, so wie ich jetzt bin, ich kenne mich selber nicht, ich kann mich nicht im Spiegel angucken. Gut, dann muss was geschehen, dass du das alles wieder runterkriegst. Es muss was geschehen. Wenn du deine, ich weiß nicht, was hast du für ein Verhältnis zu deiner Familie vorher gehabt? Ich habe 4 Geschwister und habe mich unheimlich gut verstanden. Unheimlich gut verstanden. So, ja. Dann kannst du deinen Geschwistern genau diese Geschichte erzählen, die du mir erzählt hast? Die so, werden, ja, die haben mich fast ein ganzes Jahr nicht mehr gesehen. Ruf sie an und erzähl ihnen, was los ist. Dann bist du offensiver, dann bist du nicht mehr in diesem Kokon gefangen von ihm. Dann sind mehr Leute, die sich um dich kümmern, die dir auch gut zusprechen. Deine Geschwister werden dich auch lieben, auch wenn du jetzt so aussiehst, wie du aussiehst. Außerdem ist das in einer gewissen Zeit wieder rückgängig gemacht, wenn du jetzt richtig das, dein Leben angehst. Du brauchst jetzt Verbündete, sei es die Familie. Domian, was mache ich mit meinem Gefühl? Da musst du gegen angehen, indem du dir klar machst, dass dieser Mann dich zerstört. Wie kann man denn einen Menschen lieben, der einen kaputt machen will? Herr Domian, er hat ja nicht nur die Seite, der hat... Die andere Seite interessiert mich überhaupt nicht. Diese Seite ist absolut ausschlaggebend. Der will dich kaputt machen, der will dich krank machen, der will dich zerstören. Da kann er 10-mal was Gutes früher gemacht haben, interessiert mich null. Null. Herr Domian, ich habe ihn gefragt. Ich habe gesagt, du hast mich mit 48 Kilo kennengelernt. Warum hast du mich überhaupt kennengelernt, wenn ich dir zu dünn war? Mhm. Ja, da hat er zu mir, das war noch letzte Woche so ein Gespräch, da hat er mir gesagt, ja, ich weiß ja, was man aus dir machen kann. Ja, der hat dich wahrscheinlich genommen, um dich zu mästen. Ne? Der hat Lust daran empfunden, dich immer dicker werden zu sehen. So, Sonja, ich habe gerade gesagt, du brauchst Verbündete. Die Familie könnte Verbündete sein, Verbündeter sollte in deinem Fall, glaube ich, unbedingt auch noch sein, eine psychotherapeutische Begleitung bei der ganzen Sache. Da müssen mehrere Leute jetzt ins Boot, die dich stützen. Ja. Die dir auch helfen, von dem Typ mental loszukommen. Ja. Wie das geht, wie du das am besten einfädelst, das wird dir jetzt nur ein Psychologe erklären. Ja. Aber die Richtung ist klar. Weg von dem Typ. Runter wieder auf dein Gewicht. Oder annähernd auf dein Gewicht. Damit du in einem Jahr wieder sagst, ich fühle mich wohl und mir geht es gut. Ja, ich möchte auch wieder arbeiten können, weißt du? Ja. Siehst du, der zerstört doch alles in deinem Leben. Ja, ich bin noch zu Hause. Was hast du denn früher gearbeitet? Ich war Altenpflegerin. So, guter Beruf? Ja, und ich habe den gerne ausgeführt, aber kann ich nicht mehr. So, dann hast du doch Ziele. Du hast Ziele, eigenständig zu werden. Du hast das Ziel, wieder dünner zu werden. Du hast das Ziel, in deinen Beruf zu gehen. Das ist doch alles toll. Du hast das Ziel, wieder in deine gute Familie zurückzukommen. Mensch, ich muss dich rütteln und schütteln wie ein junges Mädchen. Ja. Sonja, da ist jetzt was ganz Übles gelaufen. Ich würde mir auch gar keine Schuldgefühle jetzt einreden, dass du da Fehler gemacht hast. Es ist passiert, es ist, wie es ist. Mhm. Jetzt geht es aber darum, dass du jetzt klug handelst und das nicht einfach so weiterlaufen lässt. Mhm. Verstehst du? Ja. So, jetzt rufen wir dich nochmal. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und der Henning ruft dich gleich an. Alles klar, Domian. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja? Sehr gerne und alles Gute wünsche ich dir. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. 1:43 Uhr haben wir und hier ist Björn und Björn ist 38. Hallo Björn. Hallo Domian, grüß dich. Hallo Björn. Um was geht's bei dir? Ja, ich möchte erstmal sagen, dass ich nicht gedacht hätte, jemals bei dir anzurufen. Weiterhin möchte ich sagen, dass ich das sehr wertschätze, wie du mit den Leuten umgehst und auch deine Art zu intervenieren. Ich selber bin auch ich bin Familientherapeut, psychodynamischer Coach. Mhm. Meine Freundin, Frau, Partnerin ist Psychotherapeutin und auch Coach, Familientherapeutin und so weiter. Mhm. Wir beide haben uns vor 6 Jahren kennengelernt. Da war sie noch in einer Beziehung. Und haben vor 4 Jahren einen Sohn bekommen und wohnen seit 5 Jahren zusammen. Und es war anfangs auch sehr erfüllend. Nur Das letzte Dreivierteljahr lief es nicht mehr so prickelnd zwischen uns. Ich habe gemerkt, wie sie sich immer weiter entfernt. Mhm. Habe sie öfter darauf angesprochen und sie hat sich wirklich entzogen und auch zurückgezogen. Und ich habe Sie ist mit einer Freundin auch jeden Mittwoch rausgegangen in eine Disco und ich habe gesagt, pass auf, wenn du dich so unglücklich fühlst und du gehst in eine Disco, irgendwas passiert da, da ist doch jemand. Mhm. Sie hat das immer verneint. Mhm. Und ich habe jetzt letzte Woche Mittwoch rausgefunden, dass sie sich mit jemandem auch getroffen und verabredet hat. Ja. Obwohl sie mir immer gesagt hat, nein, das ist nicht so, sie tauscht auch keine Nummern. Und dieser jemand hat sie auf dem Fuß erwischt, wo sie sagt, das hat ihr immer gefehlt in unserer Beziehung. Er hat ihr zum Beispiel Anweisungen gegeben, mach irgendwelche Leute in der Disco an, lass deine Freundin das fotografieren. Mhm. Und ich möchte, dass du demjenigen oral befriedigst, während ich dabei zuschaue. Und das hat er ihr so aufgetragen. Das hat er ihr aufgetragen und sie hat's gemacht. Nein, sie hat's nicht gemacht, aber also ja, die Fotos hat sie gemacht. Sie hat wirklich auch jemand angemacht in der Disco. Aber es ist nicht zum Oralvollzug gekommen. Nein, also dazu ist es nicht gekommen. Sie sagt auch, das ist alles eine kognitive Sache. Die haben kommuniziert über WhatsApp. Mhm. Und sie haben sich einmal getroffen. Und dann hat das Ganze angefangen. Er hat nur gesagt, hast du Lust auf ein Spiel? Mhm. Mhm. Und sie hat gesagt, ach ja, klar. Ach so, dann ist er, wenn sie in die Disco geht, gar nicht in der Disco dabei. Er ist gar nicht dabei, ach. Nein. Und das Ganze läuft über WhatsApp, das Ganze ist kognitiv. Und die Krux an der Geschichte ist einfach, dass sie sich so da reingesteigert hat. Sie hat Shades of Grey gelesen. man kann davon halten, was man möchte. Ja, aber offensichtlich ist da etwas gekitzelt worden bei ihr. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Etwas, was ihr halt auch in der Beziehung fehlte. Also ich muss sagen, ich war früher ein ziemlich lockerer Typ und habe auch fünfmal gerade sein lassen. Mhm. Und seit unserem Sohn, ich finde so die Erfüllung in unserer Familie und bin ein ziemlicher Spießer geworden. Das findet sie wahrscheinlich zu weich und zu langweilig. Ganz genau. Richtig. Und jetzt hat sie diesen Typ, ihren Meister, fast einen Meister gefunden. Ja, ja. Der ihr sagt, was sie machen soll. Und das ist erst der Anfang des Spiels. Das Spiel kann noch verrückter werden. Und das Spiel ist zweimal auch so gelaufen, dass er dann gesagt hat, ja, wo bist du? Mhm. Und bleib da stehen, ich bin in 2 Minuten bei dir, obwohl sie arbeiten musste. Ja, und dann ist es halt auf dem Rücksitz des Autos passiert. Und das sind dann halt so Sachen. Einmal bisher? Nein, zweimal. Und erzählt sie dir alles so offen? Nein, das hat sie nicht erzählt, natürlich nicht. Also ich woher weißt du's? Fand es irgendwann merkwürdig, dass sie auf dem Rückweg von der Disco, wir haben beide iPhones und ich kann halt, wir haben den gleichen Account, ich kann gucken, wo sie sich aufhält. Mhm. Und ich habe halt gesehen, dass sie, ich habe mich gefreut, sie ist auf dem Rückweg, hey super, früher als sonst. Mhm. Und dann stand sie aber 1,5 Stunden lang bei uns in einem kleinen Dörfchen an einem Platz rum. Mhm. Wo ich dann gesagt habe, also irgendwas stimmt da nicht. Okay, die ist mit der Freundin unterwegs, der geht's richtig schlecht. Mhm. Und ich weiß, sie sagt mir immer, sie braucht Zeit. Und dann habe ich einen Korb fertig gemacht, habe eine Weinflasche reingepackt, 2 Gläser, habe ein paar Erdbeeren eingepackt, habe ein bisschen Schokolade eingepackt, habe also wirklich hier den Naiven gemacht. Genau. Ich ahne schon, dann kommst du mit deinem Wein und deiner Schokolade und Erdbeeren ans Auto und siehst, was los ist. Und sehe... Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich sehe halt, sie sitzt alleine im Auto und tippt mit dem Handy und weint. Mhm. Das ist das Bild, was sich mir offenbart hat und woraufhin ich dann gesagt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Dann sagt sie, wir müssen reden. Okay, wir sind nach Hause gefahren. Und daraufhin war halt mein erster Impuls, ich muss das Handy haben. Das hat sie vehement verteidigt. Wir sind hier durchs Haus gelaufen, obwohl unser Kind schlief. Mhm. Ich war im Schlafanzug und... Aber daraus wurde dann deutlich, dass da in dem Auto was passiert ist. Irgendwas ist passiert, genau. Also irgendwas, du weißt nicht ganz genau, was... Wissen, was? Doch, ich weiß was. Ich habe, ich bin so ein bisschen computerversiert und ich habe halt mich hinterher eingeschlossen, habe ihre Nachrichten gelesen und sie sagt, ihre Privatsphäre empfindlich gestört und sie hat auch bis zum Schluss gesagt, sie möchte nicht, dass ich irgendwas lese und sie hat auch bis zum Schluss verneint, dass da mit irgendjemand anderem was ist. Aber du hast denn da rausgelesen, darauf will ich jetzt hinaus, da ist Sex im Auto passiert. Ja, das habe ich diese Nachrichten habe ich also mit dem Computer rausgelesen. Jetzt bin ich natürlich völlig platt, dass ihr beide seid vom Fach, ihr beide seid Therapeuten, ihr seid Familien. Das ist die Scheiße. Ja, das ist die Scheiße, ich weiß. Das macht es unter Umständen noch komplizierter, weil ihr noch verkopfter oder noch verschachtelter an die ganzen Sachen rangeht. Genau, das ist das Problem. Also wir sind mehr Kollegen, als dass wir in der Beziehung leben. Mich empört das zunächst, Björn, als außenstehender fremder Mensch. Mich empört das, was sie macht. Ich habe da überhaupt kein Verständnis für. Ich finde, sie verletzt dich über alle Maßen. Wenn sie irgendwas Neues in sich durch dieses alberne Buch entdeckt hat, aber es kann ja sein, dass sie wirklich irgendwas entdeckt hat durch dieses Buch, und offensichtlich scheint sie ja abzufahren auf so etwas, dann soll sie sich verdammt mal Gedanken machen, ob das jetzt ihr neuer Weg ist und soll dir klare Linien zeigen, ob überhaupt eure Beziehung eine Chance hat. Da gebe ich dir recht. Ich glaube, ich will dich nicht entmutigen, aber das klingt nicht positiv, was du mir da alles erzählst. Definitiv nicht. Also ich muss auch dazu sagen, sie hat einen sehr dominanten Vater, der alle Geschicke in die Hand nimmt, der zum Beispiel, wenn eine Freundin zum Geburtstag nicht erscheint, eine Freundin von der Mutter, dann ruft er diese Freundin an und sagt, pass auf, du warst beim Geburtstag nicht da, du brauchst dich ab jetzt bei uns nie wieder melden. Boah. Obwohl das halt von der Frau von ihm gar nicht gewollt war. Jetzt sage ich mal, Küchenpsychologe, sie sucht in diesem Typ da ihren Vater. Definitiv, und sie will ihn bekehren. Genau. So, und sie bezeichnet das Ganze als Entwicklungsschritt. Ja, gut, das kann sie ja gerne machen. Aber die Frage ist, wie viele Entwicklungsschritte du mit dulden solltest an ihrer Seite? Das ist mein Problem. Das ist genau die Situation, in der ich bin. Weil wir haben ein vierjähriges Kind und sie erwartet von mir, also ich lese jetzt diese Nachrichten mit, pass auf, ich habe gesagt, okay, ich möchte, dass du das transparent machst, damit wir daran arbeiten. Und ich lese diese Nachrichten mit, aber sie kann sich nicht lösen davon. Also, im Klartext, Björn, ich würde dem Ganzen nun bald eine Grenze ziehen und ihr verdeutlichen, du kannst deine Entwicklungsschritte machen, aber dann machst du sie alleine, nicht mit mir. Vielleicht. Okay. Vielleicht wirst du sogar für sie dann attraktiver. Weil du dann hart bist. Wahrscheinlich wird das so. Mir fällt es im Moment nur schwer. Pass auf, sie hat mit ihrem Ex-Freund ein Haus gekauft. Und ihr Ex-Freund steht im Grundbuch. Mhm. Ich kümmere mich jetzt darum, dass die Darlehens umgelegt werden, dass er aus dem Grundbuch rauskommt. Ich habe mit dem Ex-Freund geredet. Ich habe ihr 5 Jahre Zeit gegeben, das zu regeln. Mhm. Sie kümmert sich um nichts. Ich nehme es jetzt in die Hand, mach das. Sie will, dass ich das weitermache. Ich möchte, dass unser Sohn mit Garten und Haus und auch Kindergarten in dieser Umgebung weiter aufwächst. Ich mache jetzt mal einen Strich unter unser Gespräch, weil mir die Zeit ein bisschen wegrennt. Das wäre jetzt wahrscheinlich ein Thema nochmal für sich mit dem Haus und den ganzen Geschichten, die du gerade angedeutet hast. Als vollkommen fremder, außenstehender Mensch sage ich dir, deswegen hast du wahrscheinlich auch angerufen, sag Stopp und zieh eine Trennlinie. Lass es nicht mit dir machen. Das heißt für mich ausziehen? Nach einem entsprechenden Gespräch und wenn die Fronten geklärt sind, finde ich ja. Mit oder ohne Kind? Das müsst ihr klären. Das kann ich jetzt nicht aus der Hüfte rausschießen, die Antwort. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dir, der du vom Fach bist, auch meinen Psychologen nochmal anbieten sollte. Klar, kann nie verkehrt sein. Ja, dann kriegst du noch eine andere Meinung. Das mache ich sehr gerne, Björn. Ja. Komm bloß gut aus dem Schlamassel da raus. Ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft. Mensch, Domian, ich danke dir. Sehr gerne. Wir melden uns gleich wieder bei dir. Tschüss. Ja, gerne. Ciao. Bis dann. Tschüss. Marcel, 29, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Marcel, und was geht's bei dir? Ja, meine Mutter ist vor 2 Wochen eigentlich unerwartet verstorben. Ich stehe jetzt vor dem Nichts und vor lauter Problemen so. Wie alt ist deine Mutter geworden? 62. Und an was ist sie gestorben? Also schlussendlich an einem Herzinfarkt, aber sie hatte eine lange Krankenvorgeschichte, aber sie war eigentlich topfit. Sie hat eine Lungentransplantation gekriegt und... Oh ja, dann hat sie wirklich eine schwere Vorgeschichte. Ja, das war 2004 und durch die Medikamente hat sie noch Rheuma, Osteoporose und alles gekriegt. Mhm. Und ja, und ich halt vor dem Nichts und... Lebt dein Vater noch? Ja, aber zu dem ich keinen Kontakt mehr so und er hat auch Demenz. Mhm. Das heißt, war dein Kontakt zu deiner Mutter gut und eng? Ja, also ich habe seit 15 Jahren bei ihr gewohnt. Ach so. Ah, ja. Hab meine Kindheit praktisch aufgegeben, um sie zu pflegen, bevor sie halt diese Lungentransplantation bekommen hat. Mhm. Und ja, ich war halt 24 Stunden für sie da und danach auch immer. Das heißt, das war ein Fulltime-Job, sie zu pflegen? Richtig, ich war auch teilweise über die Rentenversicherung da versichert als Vollzeitpflege. Ach so. Also dann war sie aber schon sehr angeschlagen, wenn du Vollzeitpflege machen musst. Ja, sie hatte Pflegestufe 2 bekommen. Ah ja, ich hatte es gerade ein bisschen lockerer verstanden, dass es so schlimm gar nicht war. Nein, also sie war auch in diesem Eurotransplant, war sie auf der Dringlichkeitsliste und hat dann in der MH Hannover dann 2004 halt die Lunge bekommen. Aber danach ging es dann eben auch noch nicht so ganz großartig, sonst hättest du sie ja nicht pflegen müssen. Also danach ging es eigentlich ganz gut wieder. Da hat sie auch die Pflegestufe aberkannt bekommen. Mhm. Und ja, aber sie hat nicht mehr so aktiv am Leben teilgenommen, weil viele Freunde sich abgeseilt haben dadurch und Familie ist zerrüttet gewesen. Aber dennoch warst du dann immer bei ihr? Immer. Und ich habe auch zwischenzeitlich auch mal ein paar Jobs gehabt, aber wenn es ihr dann halt schlechter ging, dann habe ich die halt geschmissen, um für sie da zu sein, weil ich nicht wusste, wie lange ihr überhaupt noch bleibt, weil so Erfahrungswerte sind ja nicht da bei so einer Lunge. Das heißt, du hast dann dein ganzes Leben auf sie konzentriert? Richtig, ja. Und dann ist sie halt vor 2 Wochen gestorben und eine Woche später sollte ich ein Praktikum anfangen. Aber da ich jetzt der einzige Angehörige noch bin und sonst niemand mehr, musste ich ja halt diese ganzen Gänge machen und so und habe denen das versucht dann zu erklären. Mhm. Die haben gesagt, die melden sich und ja. Und an dem Tag, wo die Trauerfeier war, habe ich dann die Absage im Briefkasten gehabt. Mhm. Das ist ja auch noch eine Ausbildung gewesen in meinem Alter so. Ja. Es bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ja. Das heißt, da hat sich jetzt ein richtiger Abgrund aufgetan. Einmal natürlich die Trauer, dass du deine Mutter verloren hast. Richtig, ja. Dann noch, dass alles jetzt leer ist und dein ganzer Alltag völlig anders verläuft als vorher. Richtig, ich wohne jetzt auch noch weiterhin in der Wohnung hier. Es ist ja nichts, also es ist alles noch so, wie sie es verlassen hat. Und ja. Kann auch sein, dass ich jetzt zum 30. raus muss. Warum? Ja, weil der Vermieter eine Schufa-Auskunft haben will und da ist damals viel Scheiße mit meinem Vater passiert und deswegen stehe ich halt in der Schufa ein bisschen. Also eine ganz existenzielle Notsituation in der Richtig, richtig. Und die möchten halt jetzt eine Schufa-Auskunft haben und haben gesagt, ich habe denen das ehrlich gesagt, dass ich das habe. Und die haben gesagt, das sieht ganz, ganz schlecht aus. Und jetzt habe ich halt nur noch diese 16 Tage, um hier rauszukommen. Ach du Gott. Hattest du denn Zeit überhaupt, wenn du dich so sehr intensiv um deine Mutter gekümmert hast, zumindest ein paar Freundschaften zu pflegen oder aufzubauen? Weniger. Ich habe 2 enge Freunde und die sind auch für mich da gewesen in der Zeit. Also sonst habe ich keine Freunde. Aber du brauchst jetzt wahrscheinlich sehr viele. Du brauchst erstmal Freunde, du brauchst Hilfe, was so das Materielle anbelangt, Wohnung. Ja, und jetzt habe ich mit noch niemandem darüber gesprochen, außer mit dir jetzt. Und du brauchst Hilfe perspektivisch, dass du einen Job oder eine Ausbildung oder irgendwas machen könntest. Also das sind ganz viele Baustellen, die du beackern musst. Richtig. Und man darf nicht vergessen, die Trauer, du hast deine Mutter verloren. Richtig. Und die Trauer ist noch ganz frisch. Ja. Marcel, du hörst die Musik, das heißt, die Sendung hier ist gleich vorbei. Ja. Wir werden uns aber gleich bei dir nach der Sendung nochmal melden. Und dann in Ruhe mal beraten, was man machen kann und welche Anlaufstellen du anzapfen kannst, damit du Hilfe bekommst. Vielen Dank, Domian. Das machen wir sehr gerne und ich hoffe, dass wir dir ein bisschen dann gleich weiterhelfen können, Marcel. Ich hoffe es auch. Vielen Dank. Von meiner Seite aus schon mal alles Gute und viel Kraft. Dankeschön, Domian. Tschüss. Tschüss. Du legst auf, wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Frederik Marquardt. Und morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Ich hoffe pünktlich 1 Uhr Radio 1 live und wieder im Fernsehen. Und ihr könnt ab 0 Uhr schon anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis dann. Tschüss.